Mein Garten ist ein Refugium aus Guten Morgen Gesprächen und Rum und Dran, also frischen Buttercroissants, einem Engel, Klavierspiel sowie Wildereien am Abend zuvor. Wie könnten wir sonst weiße Berge bemalen? Mit einem Yeti zum Beispiel. Ich stapfe davon, du hinterher, kleiner Barbar, und hinterlasse Spuren. Touch auf deiner Haut, die nur Comanchen lesen können.